Jahren, da klingt dein Lied ein kleines Lied, und ein Schifflein, das zieht auf nachtdunklem Meer. Und es singt ganz leise dieses kleine Lied, von Heimweh durchglüht ein Matrose sehnsuchtsschwer. Wo der alte Leuchtturm steht, dort am Dünenstrand, ist mein Heimatland, mein Heimatland. Lieber alter Leuchtturm, du, schau aufs Meer hinaus, leuchte mir den weiten Weg nach Haus. Leuchte wie ein Gruß aus weiter Ferne, leuchte wie daheim zwei Augensterne, wo der alte Leuchtturm steht, dort am Dünenstrand, ist mein Heimatland, mein Heimatland. Leise klingt es durch die Nacht, die Tropennacht hat Erinnerung gebracht, die im Herzen erklingt. Wenn der Südwind erstmal weht, dann heimwärts es geht, und am Hafenrand steht mein blonder Schatz und winkt. Wo der alte Leuchtturm steht, dort am Dünenstrand, ist mein Heimatland, mein Heimatland. Lieber alter Leuchtturm, du, schau aufs Meer hinaus, leuchte mir den weiten Weg nach Haus. Leuchte wie ein Gruß aus weiter Ferne, leuchte wie daheim zwei Augensterne, wo der alte Leuchtturm steht, dort am Dünenstrand, ist mein Heimatland, mein Heimatland.